Das sind unsere Themen: Fördermöglichkeiten im Nordertor, Zweiteilung der Weihnachtsmärkte und HSG empfängt Basinghausen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie ist Carolina Pfau. Das Wohnungsbauförderprogramm der Gemeinde Landesbergen gilt seit dem 1. Januar auch für private Grundstücke und für leerstehende Gebäude. So hat es der Rat bereits im Dezember beschlossen. Ziel der Neuerung sei es unter anderem, bestehende sowie entstehende Leerstände im vorhandenen Wohngebäudebestand zu vermindern. Im Nienburger Stadtteil Nordertor ist das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt angelaufen. Die Gebäude im ausgeschriebenen Sanierungsgebiet haben einen Durchführungsvermerk im Grundbuch erhalten. Für Sanierungsmaßnahmen können Förderungen oder auch steuerliche Vergünstigungen erhalten werden, erklärt Irene Althaus vom Sanierungsträger Baubekon. Sie rät zur persönlichen Beratung. Das ist ganz wichtig. Alle, die irgendetwas an ihrem Haus machen, sollen erst mal vorbeikommen. Wir haben dafür eine Sprechstunde, die ist donnerstags von 15 bis 17 Uhr hier in dem Stadtteilhaus. Und da sollte jeder erst mal fragen. Es ist immer ärgerlich, wenn einer irgendetwas macht, was förderfähig oder bescheinigungsfähig für die Steuer gewesen wäre. Aber er hat sich vorher nicht gemeldet und dann hat er keinen Modernisierungsvertrag und dann fällt das alles ins Wasser. Jeder soll also erst mal vorbeikommen. Dafür ist die Sprechstunde da. Der Weihnachtsmarkt der Schausteller, der Winterwald der Bürgerstiftung und der von der Stadt organisierte Adventszauber sollten in diesem Jahr an zentraler Stelle stattfinden. Das war der Plan von Bürgermeister Henning Onkes. Nienburgs Werbegemeinschaft ist gegen eine Vereinigung. Wir bevorzugen eine Zweiteilung der Märkte, so Nienburgs Servicesprecher Jörg Kolossa. In welche Richtung die Schausteller planen, wird am morgigen Freitag diskutiert. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg empfängt am Wochenende den HV Basinghausen. Die Handballer aus der Kreisstadt treffen somit als Fünfter auf den Tabellenachten. Trainer Dirk Pauling hat den Gegner bereits analysiert und weiß, seine Mannschaft einzustellen. Weil sie wirklich ein gutes Tempospiel machen, müssen unser Rückzugsverhalten muss exzellent sein, weil die machen sehr viel über erste, zweite Welle, machen sehr viel Druck aus der Abwehr heraus. Und da müssen wir schon möglichst schnell kompakt in die Abwehr kommen, damit wir da nicht überrannt werden. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19.30 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.